1 Live Infos. 1 Uhr. Ankara. In der Türkei ist ein offener Kampf um die Macht im Staat entbrannt. Am Abend hat das Militär einen Putschversuch begonnen. Die Armee verhängte das Kriegsrecht und rief eine Ausgangssperre aus. An zentralen Punkten in der Hauptstadt und in Istanbul fuhren Panzer auf. In der Luft waren Kampfflugzeuge zu sehen. Militärhubschrauber sollen nach einer Meldung der Agentur Anadolu das Feuer auf die Geheimdienstzentrale in Ankara eröffnet haben. Augenzeugen der Agentur Reuters berichten zudem von Explosionen im Zentrum der Hauptstadt. Der Aufenthaltsort von Präsident Erdogan ist unklar. Erdogan hatte zunächst in einem Telefoninterview mit CNN Türk die Menschen aufgerufen, ungeachtet der Ausgangssperre auf die Straßen zu gehen und gegen eine Machtübernahme des Militärs zu protestieren. Zugleich erklärte der Präsident, für den Umsturzversuch sei lediglich ein kleiner Teil der Armee verantwortlich. Dieser werde zur Rechenschaft gezogen. New York. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat mit Blick auf die Ereignisse in der Türkei zur Ruhe aufgerufen. Die Vereinten Nationen verfolgten die Entwicklungen aufmerksam, sagte ein Sprecher Bans. Auch Russland und die USA zeigten sich besorgt. Außenminister Lavrov sagte, blutige Zusammenstöße müssten vermieden und sämtliche Probleme ausschließlich im Rahmen der Verfassung gelöst werden. US-Außenminister Kerry betonte bei einem gemeinsamen Treffen, er hoffe auf Stabilität, Frieden und Kontinuität in der Türkei. Das amerikanische Außenministerium hatte zuvor US-Bürger in der Türkei zu verstärkter Wachsamkeit aufgerufen. Sie sollten Schutz suchen und das Haus nicht verlassen. Auch die iranische Führung äußerte sich zutiefst besorgt über die Lage im Nachbarland. Medienberichten zufolge berief Präsident Rouhani eine Krisensitzung des Sicherheitsrats ein. Nach Angaben aus EU-Kreisen hat der Putschversuch in der Türkei größere Ausmaße. Dahinter stünden nicht nur einige führende Kräfte, sagte ein Insider. Berlin. Aufgrund des Putschversuchs in der Türkei hat der deutsche Reiseveranstalter TUI einen Krisenstab einberufen. Eine Sprecherin erklärte, Kunden, die in den kommenden Stunden in die Türkei fliegen wollten, könnten kostenlos stornieren. Die Abflugschalter seien entsprechend informiert worden. In den türkischen Ferienzentren ist die Lage nach Angaben von TUI ruhig. Reiseleiter vor Ort hätten sich entsprechend geäußert. Derzeit ist dem Veranstalter zufolge unklar, ob rückreisewillige Urlauber schnell zurückgeflogen werden können. Lufthansa und KLM beorderten zunächst einzelne Maschinen zurück, die sich auf dem Weg in die Türkei befunden hatten. Eurowings setzte nach eigenen Angaben zunächst alle Flüge in das Land aus. Nizza. Nach dem Anschlag in der französischen Hafenstadt mit 84 Toten konzentrieren sich die Ermittler auf die Frage, ob der Täter allein handelte oder Kontakte zu einer Extremistengruppe hatte. Sowohl Ministerpräsident Valls als auch der zuständige Staatsanwalt sprachen von einem mutmaßlich islamistischen Hintergrund. Der Regierungschef verwandte den Begriff Terrorist. Der Anklagebehörde zufolge war der Attentäter den Geheimdiensten des Landes nicht bekannt. Ein Gericht habe den 31-Jährigen tunesischer Herkunft aber im März wegen Bedrohung, Gewalt und Diebstahls zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Wie der Vater des Attentäters mitteilte, war sein Sohn als Jugendlicher wegen psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung. Den Angaben zufolge soll er nicht religiös gewesen sein. Bei dem gestrigen Anschlag auf der Strandpromenade in Nizza wurden mindestens 84 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Zum Sport. Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat das lange Zeitfahren der diesjährigen Tour de France gewonnen. Dumoulin lag auf der mehr als 37 Kilometer langen Strecke vor Tour-Titelverteidiger Chris Froome. Dieser konnte mit Platz 2 die Führung im Gesamtklassement deutlich ausbauen. Der dreimalige Zeitfahrweltmeister Toni Martin wurde 9. Das Wetter. In der Nacht teils klar und trocken. Gegen Morgen in Nordseenähe etwas Regen möglich. Tiefstwerte von 15 Grad auf Norderney, um 11 Grad in Düsseldorf bis 8 Grad in der Lüneburger Heide. Tagsüber viele Wolken und gelegentlich geringer Regen. Maximal 18 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 21 Grad in Münster. Die weiteren Aussichten: am Sonntag neben etwas Sonne wolkig mit einigen Schauern, ganz im Norden und zur Ostsee hin freundlicher, bei 18 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten. 1 Live. Nacht. Live. Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you, I feel again. Yeah, with you, I can feel again. Since you know me, I wasn't lonely, so but that's the only. A little wiser now, from what you show me. Hey, I feel again. Take that, Maybach with a reef in the beat.

guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on, that's what I really need. Now here we stand, with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the Jetzt hört mal auf, sonst wäre ich arrogant. Ich war nicht nur ein hässliches Kind, ich war auch ein fettes Kind. Und es gab einen Tag im Jahr, ich meine, ihr wisst ja, wir haben gerade Sommerferien. Ne? Und was war immer vor den Sommerferien eine Veranstaltung in der Schule, wo fette Kinder gelitten haben? Einmal im Jahr. Komm, will es jemand sagen? Ja, so muss man sagen. Bundesjugendspiele. Ja, das Sportfest, das einzige Fest, wo nie jemand was zu feiern hatte. Wisst ihr, wer es in der DDR hieß? Es wirklich war Spartakiade. Ist geil, ne? Es klingt, als wenn am Ende der Veranstaltung ein fettes Kind in den Brunnen treten würde. Boah, ich hab das so gehasst, die Bundesjugendspiele, weil ich das bin, was man einen Teilnehmerurkundenabonnenten nennt. Und ich habe auch einige Rekorde gehalten, zum Beispiel beim Weitsprung. Denn es gab kein dickes Kind in Deutschland, das sich jemals beim Weitsprung schlimmer verletzt hat als ich. Ihr alle erinnert euch noch an diese weiße Absprunglinie. Dahinter diesen Sandkasten, der roch wie der Schlüpfer von Captain Iglo und diese weiße Absprunglinie. Und ich bin hier mit meinem Gesicht aufgekommen. Und in dem Moment, wo die Nase brach, höre ich meinen Sportlehrer hinter mir: übertreten. Danke. Generation Gag mit Bastian Bielendorfer. Auch als Video im Netz. 1live.de. Cause I got soul and I won't quit. And your dad don't like it when I talk my sh. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you are getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a rapper, just a singer with a game plan. I play guitar, no need to worry about my Drake hand. 80,000 people in front of the stage, damn. Waiting for the sun to shine just to rock these Ray-Bans. I just wanna leak shit. Not literally leak shit. Wanna push the music through the speakers. Double shot glass and in the back of the pub, my mate Jason at the bar screaming, who want what? Now, please be warned that every song I feature on has capacity to be reborn. I said that anything can happen when I pick up a pen, but now I'm all about love, so won't you say it again? I said I used to be the shy type, backpack on my back on public transport, sort of guy type. Now I'm in the limelight, trying to get my mind right. Body clock is in the cloud, so often guess it's high time. Hoodie sing the line, I got soul. I won't quit, and your dad don't like it when I talk my sh. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you are getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. I'm not a singer, I just rap pretty. So now my fan base is full of Megans and Ashleys, and they're wondering if there's room for them to get on my bus. I'm like, naturally, baby, let me find a spot in the front for you and for your friends. You can be mine, but we can pretend. Oh, typical rapper acting in a typical fashion. I'm doing something that's different. I'm trying to pull up my pen. The young prince in Manhattan, not everybody believe it. Adrian Broner, the way I'm ducking and weaving. We go together like interceptions and Revis. She said the only rapper she loving is Yeezus. One for the money, two people since the beginning. 3 million records get sold and not everybody is winning. I'm Larry David plus Miles Davis. So everybody hated him. It, I hardly blame him. Cause I got soul. I won't quit. And your dad don't like it when I talk my sh. Cause I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. We're staying up late just to pass the time. And your pants don't like it when you are getting high. But I'm all about it, baby. I'm all about it, baby. Yeah, yeah, yeah. And they don't know anything about us. Or anything about us. Or anything about it. No, no, no. And they don't know anything about us. Or anything about us. Or anything about it. No, no, no. No. love me, but you never let me go. And the roof was on fire, you never let me know. Say you're sorry, honey, but you never really show me. And I can leave the party without ever letting you know. Without ever letting you know. Let me know. Want to